Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 569, die Ruhe vor der Ruhe. Tja, wie kommt denn das zustande? Es war ruhig diese Woche im Android-Bereich und ich erwarte, dass es auch ruhig bleibt, vielleicht sogar noch ruhiger. Tja, also es tut mir furchtbar leid, aber ich habe die Woche fast nur Sachen über Huawei, weil es nichts anderes gab. Ich meine, ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, in den letzten paar Folgen probiere ich das ja mehr oder minder jetzt ziemlich zu ignorieren, ja, weil es da, sagen wir mal, nichts mehr wirklich Substanzielles für unseren Markt zu berichten gibt. Ja. Dennoch waren die ganzen Schlagzeilen, die ich jetzt gelesen habe, einigermaßen interessant waren, selbst in dieser Situation, fast nur von Huawei. Ja. Ich komme da im Einzelnen drauf und ich probiere auch zwischendrin noch mal was reinzustreuen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Ja, aber ich habe auch nicht viel. Ja. Und da frage ich mich natürlich auch, wieso ist nichts los? Ja, keine Ahnung. LG stellt die Smartphone-Produktion ein, das wisst ihr schon. Und jetzt ist tatsächlich auch das allerletzte LG-Gerät vom Band gelaufen. Ja, damit ist die Produktion tatsächlich beendet. Was jetzt noch verkauft wird von LG an die Händler, sind alles Restbestände. Ja, da wird noch ein bisschen was nachkommen. Ja. Der Support, der geht erstmal ganz normal weiter und auch die Updates, die eben angekündigt wurden, bleiben so, wie es gesagt wurde, 2 Jahre bei den neuen Modellen und damit hat man dann eben eine gewisse Sicherheit, ja, wobei es hieß jetzt übrigens für eine gewisse Zeitspanne gibt es noch Sicherheitsupdates. Irgendwo hat es mal vorher geheißen 2 Jahre, ja, jetzt ist es eine gewisse Zeitspanne, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass LG da seine Kunden nicht in der Luft hängen lässt, um eben hier den Schaden auch so weit zu begrenzen. Und wenn man dann eben 24 Monate oder 18 Monate zumindest mal, was ja nicht ganz 2 Jahre sind, hier diese Sicherheitsupdates liefert, dann gibt es, glaube ich, auch keinen Grund mehr, jetzt einen großen Groll zu hegen. Es hat sich ebenso auch schon abgezeichnet, das habe ich ja auch schon öfters gepredigt hier. Ja, und dann war das ja eben auch umgesetzt worden, weil die Zahl der Smartphones, die verkauft wurden, sind eben weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und somit muss man auch ganz klar sagen, werden nicht so viele Leute betroffen sein von dieser Geschichte. Denn wenn so viele betroffen wären, hätte LG die Smartphones eben auch nicht eingestellt, die Produktion dieser. Aber es haben zu wenig Leute eben tatsächlich LG Smartphones gekauft und damit ist man dann eben irgendwann so frustriert und haut so viel Geld raus, dass das eben mal den Vorständen nicht mehr erklärt werden kann. So ist das. Nun gut, wie auch immer, also LG-Kapitel, Smartphone-Kapitel erstmal beendet. Natürlich gibt es ja da durchaus die Möglichkeit, dass noch welche zurückkehren irgendwann einmal von diesen Firmen, die jetzt die Smartphone-Produktion leider nach und nach einstellen. Es werden bestimmt noch welche folgen, aber da will ich noch keine Spekulationen hervorbringen. Aber wir haben ja die Kandidaten ganz klar, nämlich mit HTC und Sony sind ja da auch Kandidaten drin, die immer wieder bedroht sind davon, dass vielleicht die Smartphone-Sparte dann doch noch eingestampft wird. Hier wird sich dann eben zeigen, wie der Markt das jetzt hier aufnimmt. Die Huawei Watch GT2. Die bekommt ein Update auf Harmony OS. Ja. Das sind eine ganze Menge an Smartwatches. Die GT2 hat sich ja großer Beliebtheit erfreut. Ob damit auch die Honor Smartwatch gemeint ist, die hier herauskam. Dieses selbe Modell wurde auch von Honor verkauft mit einer anderen Bezeichnung. Das kann man nicht sagen. Jedenfalls wird es nicht offiziell genannt in dieser Presseerklärung. Da wird die GT2 Pro, GT2 Pro ECG Version, GT2 und GT2e genannt. Ja. Die neueren haben eh schon das Harmony OS drauf. Dabei ist es allerdings so, dass das Harmony OS auf den Smartwatches nicht dem Harmony OS auf den Smartphones entspricht. Denn dieses Harmony OS für Smartwatches basiert auf Lite OS, während das Harmony OS auf den Smartphones ja eine komplette Neuentwicklung ist und halt eben auf Android AOSP basiert. Ja. Und damit hat man hier zwei verschiedene Systeme unter dem gleichen Namen, was aber auch ehrlich gesagt relativ wurscht ist. Ja, das muss ich klipp und klar sagen, denn das war bei den Smartwatches von Honor und von Huawei schon immer so, dass die nicht auf das Betriebssystem fixiert waren von der Watch her, von der Uhr her. Das ist eigentlich relativ uninteressant gewesen, weil es eben nur ein spezielles Set von Funktionen gibt, aber jetzt zum Beispiel keine Konkurrenz zu Wear OS sein soll, ja, das ja im Prinzip anders funktioniert. Ne? Ich habe schon Bilder gesehen von einem scheinbar vorhandenen App-Store für die Watch. Das wäre neu, denn so gibt es ja, naja, es gibt zwar schon ein paar Apps, aber das sind wirklich nur ein paar Dutzend. Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so an die große Glocke hängen soll. Auf jeden Fall war auf den Smartwatches schon immer bei Huawei und Honor das kein Thema, was da überhaupt drauf ist. Und ich glaube, so kann man das auch belassen eigentlich, dass das jetzt mit Harmony OS ausgeliefert wird. Ist natürlich eher auch ein Marketing-Gag. Vielleicht deswegen auch der gleiche Name für komplett unterschiedliche Systeme. Ja. Realme, das Realme GT 5G, ja, wird jetzt nach Europa kommen. Ja, letzte Woche gab es ja schon Hinweise darauf. Jetzt ist es sicher. Ja, offiziell ist es vorgestellt worden, offiziell ist gesagt worden, dass das Realme GT in Europa gelauncht wird. Und jetzt müssen wir genau aufpassen. Ich rede vom Realme GT 5G. Denn offenbar gibt es ein Realme GT Neo und ein Realme GT 5G. Und eins davon ist mit dem genialen MediaTek 1200 Prozessor und das andere ist leider mit dem Snapdragon 888. Und das, was nach Europa kommt, ist mit dem Snapdragon 888. Ja, leider deswegen, weil der Stromverbrauch deutlich höher sein wird, aber wird auch ein bisschen performanter sein, ein bisschen schneller sein. Gute Nachrichten habe ich, was den Preis angeht. Da hat sich ein Leakster, ja, oder ein Tipster, oder wie man das jetzt heute nennt, ach, so ein Mist, mit diesen Ausdrücken, ja, furchtbar, ja, ein Geheimnisverräter, der hat tatsächlich mal hier die Preise mit angegeben. Ob das stimmt, weiß man nicht genau. Er schreibt dazu in einem Tweet, plus minus 20 Euro, ja, also so in dem Dreh rum ganz 100% fest kann man das nicht sagen, aber plus minus 20 Euro und da würde die 8 GB Version mit 128 GB Storage bei nur 400 Euro liegen und die 12 GB Storage Version mit 256 GB Storage, 12 GB Hauptspeicher, 256 GB Storage für 450 Euro. Und wenn ich da mal in meine Hitliste guck, ja, dann habe ich genau auch den Preis hier mutmaßlich angegeben. Ja, da gucke ich mal. Die Smartphone-Hitliste. Ach, jetzt habe ich hier schon tatsächlich das gar nicht mehr drin. Momentchen, da muss ich gucken. So, da wisst ihr. Und da steht hier das Realme GT 5G mit Snapdragon 880 Prozessor bei 450 Euro drin. Mit der 12 GB Version, 256 GB RAM. Also scheinen die Preise, die ich schon ganz, ganz, ganz früh gehört habe, tatsächlich hier sich zu bestätigen. Es wird zwei Versionen geben, und zwar einmal in Blau mit Glas und in Gelb mit veganem Leder. Sehr cool. Und ich denke, das wird eine sehr interessante Sache. Wenn der Preis sich bewahrheitet, wird das natürlich der absolute Hammer. Und da können dann sich viele andere warm anziehen, die jetzt gerade wieder auf dieser Welle mitschwimmen, probieren, so viel Geld wie möglich rauszupressen für Sachen, die man anderweitig mit denselben Leistungsdaten noch viel günstiger bekommen kann. LPDDR5 RAM, UFS 3.1 Storage, Snapdragon 880 Chipsatz und als Kameras kommen so ein Triple-Kamera-Setup zum Tragen, 64 Megapixel Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel Makro-Kamera. Die Makro-Kamera ist sehr, sehr interessant, aber insgesamt gesehen muss man sagen, ist die Kameraleistung damit eher durchschnittlich, aber ausreichend, denke ich doch allemal. Zumal ja auch mit dem Snapdragon schon ziemlich optimierte Software zur Verfügung steht, sollte also kein Problem sein. 4500 mAh Akku beim Snapdragon 888 muss man sich auch mal angucken, wie das von der Laufzeit dann ist. Da kann man eben jetzt noch nichts groß sagen. 65 Watt Fast Charging heißt aber, dass man zumindest mal das Teil schnell wieder aufladen kann. Also das Realme GT 5G dürfte für 450 Euro in der größten Version der absolute Hammer werden. Und ich denke, das ist wirklich ein heißer Anwärter bei mir. Da muss sich das Gaming-Smartphone jetzt groß anstrengen. So, das Huawei MatePad Pro 12,6 und 10,8 wurde jetzt zusammen mit dem MatePad 11 angekündigt. Die Oberfläche ist Harmony OS. Ja, sieht also genau aus wie Harmony OS auf den Smartphones, aber gut angepasst, muss man sagen, für die Größe eines Tablets. Das lässt zu hoffen übrig, denn damit kann man sagen, hätte Huawei als erster ein Android-kompatibles System im Angebot, das eine einigermaßen vernünftige Tablet-Oberfläche hat. Ja, okay, Samsung DeX jetzt mal außen vor gelassen, aber ich meine jetzt tatsächlich die Oberfläche für das ganz normale Android-System, nicht für eine Desktop-Version oder sowas, ja. Und das sieht schon sehr vielversprechend aus. Aber wie bei allem muss man natürlich hier erstmal die Praxistests abwarten. Die Leistungsdaten der Geräte sind jedenfalls besser als das, was man sonst oftmals gewohnt ist bei den Tablets. Die kleine Version mit 10,8 Zoll hat einen Snapdragon 870 Chipsatz drin und zum MatePad 11 komme ich noch. Die Version 12,6, die hat eben ein OLED-Display in der genannten Größe, also 12,6 Zoll mit 2560 x 1600 Bildpunkte Auflösung, also höher als Full HD. Und eine Standard 60 Hertz Bildwiederholfrequenz. Die 10,8 Zoll Version hat ein IPS LCD Display, aber mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Beide unterstützen HDR10-Content. Ja, sehr interessant. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben, aber offenbar haben sie es geschafft. Und sie werden beim 12.6 den Kirin 9000E-Chipsatz einsetzen. Und das kleinere 10,8 Zoll kriegt ein Snapdragon 870, wie gesagt. Beide Modelle haben 8 GB RAM und 128 GB oder 256 GB Storage. Ich sage ja, also normalerweise haut mich das jetzt nicht unbedingt von Socken. Ne? Also wenn das 5G, Realme GT 5G schon mehr Hauptspeicher hat als also ein großes Tablet. Aber ich habe ja gesagt schon öfters, beim Tablet muss man ja froh sein. Und da sind 8 GB RAM mit 128 und 256 GB Storage eigentlich ganz gut schon. Sehr gut sogar. Ja. Und ich glaube, das ist das erste Tablet, wo ein Triple-Kamera-Setup drauf hat. Also, ja, ich bin ziemlich überrascht. Ja, also ein Tablet mit Triple-Cam? Wow. Ja, also keine Ahnung. Ich kann so gar nichts dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob ich ein Tablet groß für Fotografieren nehmen würde, ob das wirklich notwendig ist, aber okay, man hat es jedenfalls. Ne? Die Aussage 14 Stunden für das 12.6er MatePad Pro kann ich mir bei einer 10.000 mAh Akku auch tatsächlich vorstellen. So groß ist der nämlich. 40 Watt Fast Charging und die 10,8 Version bekommt einen 7.250 mAh Akku. Dürfte dann allerdings in etwa genauso lange halten. Beide haben ein M-Pencil Stylus und ein oder unterstützen den M-Pencil Stylus und das magnetische Keyboard, das es dafür gibt. Das 12.6er soll für 799 in Europa angeboten werden. Also das ist schon der europäische Preis. Was das 10.8er Modell kosten wird, weiß man jetzt noch nicht. Es wurde noch nicht gesagt. Mal gucken. So, dann gibt es noch dieses MatePad 11. Ja, Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ich bleibe hier mal bei dem hier. Ja, das MatePad 11, das hat ein 10,95 Zoll LCD-Display, aber auch mit der großen Auflösung, 2560x1600 Bildpunkte Auflösung und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Quad-Speaker-Setup, man glaubt es kaum. Ja, Wahnsinn. Und 4 Mikrofone eingebaut. Also hier könnte auch der Assistant von Harmony OS vielleicht dann zum Tragen kommen. Ja. Snapdragon 865er Prozessor, damit sieht man, ist klar niedriger angesiedelt als jetzt die beiden anderen. 6 GB RAM, 128 GB Storage ist für ein Tablet halt gerade noch so ausreichend, würde ich mal sagen. Ja. Okay, was soll's. 7250 mAh Akku und 22,5 Watt Fast Charging. Auch das Teil ist mit dem M-Pencil kompatibel, hat aber ein eigenes, etwas kleineres Keyboard. Und das MatePad 11 hat auch schon einen Preis für Europa. Und der wird einige freuen, denn das Teil kostet nur 399 und damit ist es natürlich auch ein Kampfpreis. Ich selbst würde natürlich davon absehen, weil das nur 6 GB RAM hat. Da bin ich eher schon gespannt, wie der Preis beim 10.8er Modell ist, ja, also MatePad Pro 10.8. Aber ich denke, dass das hier auch Entschuldigung, seinen Zuspruch finden wird bei einigen Leuten. So, tut mir leid, ich bin da eben gerade ans Mikrofon gekommen. Ich spreche heute mal wieder mit den Händen. Ne? Naja, okay, also neue Tablets von Huawei sind im Anflug und das heißt günstiges mit einigermaßen Leistung. Okay, wobei ich muss sagen, das MatePad Pro 12.6 für 799 ist halt auch nicht gerade das billigste. Ne? Hat zweimal für ein Android-Tablet sehr gute Leistungsdaten, aber ja, 799 hat 799. Das MatePad 11 ohne Pro, das hat halt jetzt eben 399, aber dafür nur 6 GB RAM. Wie gesagt, ist eine Entscheidungsgeschichte. Ja, und Huawei will 100 Android-Geräte jetzt auf Harmony OS upgraden. Ja, und die ersten bekommt es ab heute. Ja, eigentlich war das schon ab 2. Juni. Ja, schon seit etlichen Tagen. Bevor ihr in Begeisterungsstürme losbricht, das ist momentan nur China only. Ja, also leider außerhalb China wird es, Chinas wird es noch nicht ausgerollt. Nein, ich sag das nicht ausgerollt, ja. Ausgeliefert. Habt ihr gedacht, jetzt habt ihr bestimmt gedacht, ich, ja, jetzt sag das auch ausgerollt. Nein, ich sag nicht ausgerollt. Ausgerollt wird nur Teig und Teppichboden, aber keine Smartphones. Die wären kaputt, wenn man sie ausrollen würde, okay? Gut. Also MatePad 40, Entschuldigung, Mate 40 Pro, die ganze Reihe, ja, Mate X2 P40 die ganze Reihe, Mate 30 die ganze Reihe und MatePad Pro, MatePad Pro 5G und Mate XS werden alle schon geupdatet jetzt, ja. Und im dritten Quartal 2020 sollen die meisten der Mate 20 Reihe folgen und die ganze Nova Geschichte sowie die MatePad 10, 8, 10, 4 und 5G. Aber wie gesagt, leider nur in China. Ich hoffe, dass es bis dorthin dann vielleicht auch hier in Europa dieses Update gibt und dass es dort auch für uns ausgeliefert wird, um dann eben hier zu entscheiden, will man Harmony OS haben oder nicht. Harmony OS 2 ist auch schon relativ beliebt bei Entwicklern. Ja? Ich meine, ist auch wieder so eine Geschichte. In China gibt es natürlich sehr viele Entwickler, die sich da drauf stürzen. 500.000 Entwickler, pure Harmony Developers, was immer das auch heißt. Das heißt, dass sie nur für Harmony entwickeln und nicht für Android, ja. Das sind so Sachen wie mit der Exklusivität für Konsolen, ne? Ja, kommt raus und dann ein paar Wochen später kommt es auch für ein anderes Gerät raus. War aber ein paar Wochen exklusiv, ne, für das System, ja. Kennen wir ja schon. Trotzdem, ist erstaunlich, ist gut. Man sieht, dass da einiges auf die Beine gestellt wurde bei Huawei mit diesem Harmony OS. Und das verdient wirklich Achtung, was die da geschafft haben, so viele Entwickler hier zu mobilisieren, damit ihr System, ihr neues System auch genug Apps bekommt, ist schon eine große Leistung. Überhaupt gefällt mir momentan die Entwicklung von dem Harmony OS ausgezeichnet. Ja, man hat hier wirklich eine gute Balance gefunden. Es ist kompatibel mit Android. Ja, das heißt, man kann hier wirklich auch ohne viele Probleme Android-Apps nutzen auf dem Harmony OS. Die Befürchtung war ja, dass die Dinger gar nicht mehr kompatibel sind zueinander, aber man konnte es kompatibel machen durch eben diese AOSP-Regelung, das als Open-Source-Software-Version gibt es ja Android und das kann natürlich da als Basis dann eben genutzt werden, so wird es auch gemacht. Wobei eben Huawei auch nicht müde ist zu sagen, das ist kein Android, das ist Harmony OS, das hat nichts mit Android zu tun. Ja, das mag sein, aber trotzdem ist es kompatibel, ja, und damit hier auch, sagen wir mal, etwas leichter, sagen wir mal, dahin auch zu wechseln. Ja, was eben nicht leicht gemacht wird, ist, weil es eben keine Geräte mit wirklich vernünftigen Preisen gibt und gleichzeitig auch gute Leistung hat mit diesem System drauf. Ja, das, was ich früher immer gesagt habe bei Huawei, und damals war ja Honor auch noch Teil von Huawei, dass die eben gerade über die Honor-Marke sehr, sehr gute Geräte verkauft haben mit ihrem System. Und das zu wirklichen Kampfpreisen. Und jetzt ist Honor ja weg von Huawei und jetzt hat Huawei nur noch die großen, die teuren Geräte und gleichzeitig ist das dann natürlich nicht sehr attraktiv, wenn auch noch ein neues System damit eingeführt wird. Da kommt man natürlich sehr schnell in so eine Art Abwehrreaktion. Und Moment mal, jetzt kaufe ich mir schon ein System und bin bereit, auf einiges zu verzichten, was man eben mit einem normalen Android 0815-Gerät hätte. Ja, und da muss ich auch noch so einen Haufen Geld bezahlen, wo ich doch schon für die Hälfte vom Geld genauso gute Leistung kriege mit einem normalen Android-System drauf. Ihr merkt, da ist eben auch wieder so eine kleine Abneigung dann dagegen. Einfach so von dem logischen Ablauf her. Das wäre einfacher, wenn die jetzt ein Gerät hätten oder wenn die selbst Huawei die Geräte jetzt hätten, alle in dem Preisrahmen, wo man sagen würde, das ist der richtige Mega-Kampfpreis. Ja. Zack. Und dann bleibt natürlich auch noch die düstere Aussicht. Nichts deutet darauf hin, dass Huawei von dieser Bannliste der USA heruntergenommen wird und damit ist natürlich auch die Lieferbarkeit von High-End-Prozessoren in Zukunft wird schwierig. Ja, es gibt sie, ja, es gibt die Möglichkeiten auszuweichen, aber man sieht, in Tablets und so weiter werden jetzt schon die 9000E-Prozessoren verbaut. Ja, das sind also im Prinzip abgespeckte Versionen von dem Kirin 9000, die eben nicht mit voller Leistungsfähigkeit laufen können, die werden dann als E-Version verbaut, ist eine vernünftige Lösung, so schmeißt man diese Prozessoren eben nicht weg, sondern tut sie weiter verwenden, aber halt mit reduzierter Leistung, das ist ja auch okay so, ja. Nur ich frage mich halt, wo soll das enden? Und natürlich, klar, ich weiß auch, warum die hier nicht diese große Hardware-Software-Kombi-Offensive machen, weil sie es nicht können. Ja, also die haben nicht genug Hardware. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, was würde denn passieren, wenn die jetzt ein Top-Gerät für 499 Euro, da wären sie so ungefähr in dem Realme GT5G-Preis drin, ja. 499 Euro mit super Leistungsdaten, der Wahnsinn, ja, und dann will die ganze Welt will dieses Gerät haben, ja, wenn die Glück haben, Harmony OS 2.0, ne, und die Leute sagen, ah, für den Preis, mir egal, ich probier's, ja, wenn's nix ist, ach, egal, ich will's haben, ja. Ja, und dann, die könnten das gar nicht liefern, die können keine Stückzahl liefern da, ja. Die können nur gerade mal so viel liefern, wie mit den extrem hohen Preisen nachgefragt wird. Und selbst das wird ja manchmal knapp. Ja. Also das ist leider keine rosige Aussicht für eine Firma, ja, wenn sie nicht produzieren können und deswegen eben auch keine Preisoffensive machen können, weil sie gar nicht genug Hardware produzieren können. Also ist schon sehr frustrierend, sage ich mal. Und dann, ja, mit dem neuen System eben, also ich sehe da kaum eine Chance. Ich bin ja ein Harmony-Fan. Ich würde so gern Harmony OS ausprobieren. So gern, ja. Aber ich kaufe mir ja kein Gerät für 800 Euro, ja, und um das Harmony OS auszuprobieren, ja, wenn es gleichzeitig andere Geräte gibt, die 450 kosten und noch leistungsfähiger sind. Also das geht einfach nicht. Ja. Dann könnte von mir aus was ich für ein System drauf sein, ja, auf dem anderen, auf dem günstigeren mit besserer Leistung, würde ich mir lieber das kaufen. Ja. immer dran denken. Aber das machen die Firmen, machen eben viele Fehler, ja, mit der Preisgestaltung. Aber Your Way, die haben keinen Fehler gemacht mit der Preisgestaltung. Warum? Weil sie eben anders gar keine Stückzahlen in der Menge verkaufen könnten. Das ist eben das mega frustrierende, was die da haben. Deswegen überlegt sich auch Your Way, wie können wir das ändern? Und damit haben die auch angefangen, jetzt zu investieren in einen Geschäftsbereich innerhalb Your Ways, um die Chip-Produktionen anzukurbeln und quasi in die eigene Hand zu nehmen, so damit sie in absehbarer Zukunft in der Lage sein werden, selbst Chips zu machen, ja, High-End-Chips zu machen. Und das ist das Einzige, was sie tun können. Und erst wenn diese Firma dort, also diese Abteilung dort, tatsächlich diese High-End-Chips produzieren kann, ja, erst dann ist die Zukunft von den Smartphones von Huawei auch gesichert. Diese Firma ist ganz klar der Stinkefinger Richtung USA, wenn nämlich Huawei eigens, also selbst die Chips produziert, dann können die anderen sich auf den Kopf stellen, können machen, was sie wollen, ja, dann bringt es nichts mehr, ja. Und das ist aber halt auch nicht so einfach, weil diese Produktionsstätten, die man dazu braucht, sind extrem teuer. Deswegen wird das alles normalerweise ausgelagert. Ja? Und das wird ja unterbunden, ja? Weil es ja da ein Verbot gibt. Mit Huawei darf man ja keine Geschäfte mehr machen. Also macht im Huawei sich auf den Weg, selbst die eigenen Bauteil zu produzieren. Das sollte man vielleicht auch als Firma, wenn man es kann, ja, in Betracht ziehen. Aber ich bin auch sicher, dass die dann auch an andere Firmen liefern werden. Und damit wird es natürlich für die chinesische Chipproduktion ein unglaublicher Vorstoß geben. Und ich kann euch sagen, in 20 Jahren, vielleicht in 10 Jahren sogar schon, wird das, was da passiert ist, nämlich Huawei zu ächten von den USA, als größter Fehler der westlichen Politik gebrandmarkt werden. Denn dadurch wird China gezwungen, vollständig unabhängig von den USA zu werden. Und die sind jetzt gerade dabei, das voll und ganz zu machen. Und damit hat der Westen komplett den Einfluss verloren. Das war ziemlich dumm und unverantwortlich, was dort gemacht wird. Und wir haben momentan im Westen schon jetzt massiv mit Chipmangel zu kämpfen. Grafikkarten können nicht mehr gebaut werden. Ja? Und viele andere Geräte werden dauernd verzögert. Lieferschwierigkeiten, weil es nicht mehr genug Chips auf dem Markt gibt. Und auch das ist eine Folge von dieser Politik. Und daran wird die Welt in den nächsten Jahrzehnten dermaßen dran zu knabbern haben, dass es für mich jetzt vollkommen und fest hundertprozentig sicher ist, dass die Zukunft in der Computerindustrie und in der Smartphones-Industrie in China liegen wird. Daran gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Tja, eigentlich wäre das jetzt noch eine schöne Sache, um die Sendung zu beenden, aber ich habe noch ein paar Sachen, habe ich mir noch aufgespart, wo ich vielleicht noch kurz anreißen will, und zwar Dimensity 900 Oppo. Ja, ist bei Geekbench aufgetaucht und hat den Snapdragon 780G, also die direkte Konkurrenz, und 765G geschlagen. Ja, also auch im Midrange-Bereich ist jetzt hier Dimensity der Platzhirsch. Und jetzt bleibt nur noch das absolute High-End-Gebiet, wo Snapdragon noch minimal einen Vorsprung hat, aber nicht mehr lange, glaube ich. Ja. Das ist auch eine interessante Entwicklung, wie MediaTek sich da jetzt ranpirscht an die Top-Prozessoren. Und ich wollte es nur mal erwähnt haben. dass eben der Dimensity 900, wenn ihr also irgendwo ein Gerät findet mit Dimensity 900 Prozessor, das ist ein Midrange Prozessor, der den Snapdragon 560G und 565G geschlagen hat. Ja, boom, damn. Das Surface Duo, ja, das ist ja so das, ja, sagen wir mal, das Hassgerät überhaupt, ne? Ich war ja zuerst von der Art begeistert, so dieses Klapphandy mit dem Display, komme ich gleich dazu, ja, ging da einen anderen Weg, aber natürlich total kaputt gemacht durch die Preise und durch die Leistungsdaten, das, ich weiß nicht, das ist mal wieder typisch Microsoft gewesen, ne? Wie kann ich ein gutes Produkt garantiert kaputt machen? Frag Microsoft, die können es sagen, die wissen, wie das geht. Aber die Idee finde ich nach wie vor genial und ich bin froh, dass ich offenbar nicht der Einzige da bin. Fantroid hat einen interessanten Artikel geschrieben und zwar, ich finde es absolut toll, wenn man zwei Displays aufklappen kann, ohne dass die verbunden sind. Warum? Warum? Da hat man in der Mitte doch nur ein minimaler Rand. Ja, der könnte sogar noch kleiner sein in Zukunft. Ja, ein kleiner Rand zwischen den einzelnen Screens. Ja. Alle anderen Funktionen sind identisch. Also das ist doch spitze. Das ist doch absolut spitze. Und man umgeht damit jede Menge Probleme. Ja, Probleme mit dem flexiblen Glas, Probleme mit der nicht vorhandenen kratzfesten Beschichtung. Ja. Klar, dass diese Displays, die Klappdisplays ganz schnell kaputt gehen, mit dem Fingernagel einmal zu fest drüber und es bleibt eine permanente Rille in dem Display, nur mit dem Fingernagel. Das ist ja, es ist unglaublich. Wie kann man sowas nur nutzen? Das frage ich mich. Aber all das entfällt ja dann auch mit dem zwei normale Displays nebeneinander und klappt die zusammen. Fertig, ja. Das ist so einfach wie genial. Ja. Und deswegen hoffe ich, dass es bald noch mehr Smartphones geben wird, die genau das machen. Ja. Zwei Displays zusammenklappen. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, sowas zu kaufen. Denn mit der normalen Display-Technologie hat man schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Gorilla Glass verhindert dort das Schlimmste. Ja. Wenn das auch noch zu wenig ist, kann Screen-Protektoren drauf machen, ohne Probleme. Ja, das alles geht nicht bei einem Folding-Display in Form von, wo das Display tatsächlich gefaltet wird und nicht zwei verschiedene Screens einfach aufgeklappt werden. Ja. Ich finde das jedenfalls super, diese Geschichte, und ich hoffe, dass bald auch noch andere Geräte rauskommen, die genauso arbeiten. Es gibt noch welche, ja, von LG gab es auch mal eins, aber hier war natürlich auch das Problem wieder mal, ne, Preis und Verfügbarkeit auch. Ja, also das ist ja auch das Surface Duo Problem. Muss ich sagen, wenig Leistungsdaten mit viel Geldausgaben gespickt. Das ist natürlich genauso, wie man ein Gerät nicht zum Erfolg verhelfen kann. Dann hilft auch nichts, wenn einem das Display gefällt. Tja, so ist es nun mal. Controller, Gaming-Controller, ja, werden ja immer beliebter bei Smartphones, weil es immer mehr Spiele gibt, die sich ohne einen Controller irgendwie doof anfühlen, ja, und oder sich zumindest viel, viel besser spielen lassen mit Controller. Da es immer mehr Spiele gibt, die auch einen Controller dann auch tatsächlich unterstützen, ja, sprießen die ja schon seit geraumer Zeit wie Pilze aus dem Boden, aber meistens, sagen wir ehrlich, sind diese speziellen Handy-Controller Schrott. Das Beste, was man bisher machen konnte, ist, man nimmt so einen PlayStation-Controller, ja, und koppelt den mit dem Smartphone und dann kann man zocken. Und zwar richtig zocken. Ja. Genau das hat man bisher immer am besten gemacht, aber jetzt kommen langsam interessantere Controller auf den Markt, wie zum Beispiel der GameSir X2 Controller. Ja. Damit spannt man sein Smartphone ein. Das ist relativ universell. Also das kann man ziemlich breit rausziehen, diese Halter. Dort wird das Smartphone eingespannt, ja, und hat dann quasi so ein kompaktes Gerät, fast wie so eine Nintendo Switch, ja. Links und rechts jeweils ein Analogstick, links auch noch ein Digitalpad und rechts dann eben auch noch diese normalen Vierer-Knöpfe da und ja, Start- und Select-Knöpfe und so weiter und so weiter. Und natürlich auch die Shoulder-Pads oben. Also ein vollwertiger Controller mit sehr vielen Tasten. PlayStation, ja, aber mehr Nintendo Switch-Design, ja. Und jeder PlayStation-Spieler wird sich da aber auch gleich heimisch fühlen. Weil es eben ziemlich ähnlich aufgebaut ist. Ganz gute Sache, würde ich mal sagen. Und das Besondere dabei ist eben, dass das Handy quasi in diesen Controller eingeklemmt wird und man eben das Teil zusammen hat mit diesem Controller in der Hand. Und das ist natürlich ein sehr tolles Gefühl. Ist nicht zu schwer, also ist leicht gehalten, ja, komfortabel. Und damit hat man dann eben ein richtiges Gaming-Phone draus gemacht. Richtig gut. Das Ganze läuft dann eben hier über Bluetooth, ja, was ja abzusehen war, das ist ganz klar. Sicherlich gibt es noch einige Probleme, beispielsweise, was ist los mit Aufladen? Das wird natürlich so, jetzt zumindest in dieser Form, offenbar nicht gehen, denn hier ist ja kein Ladeanschluss vorhanden, kein USB-C-Anschluss vorhanden und damit war es das dann auch, ja. Dennoch denke ich, ist es für gelegentliches Zocken mit Controller gut geeignet, ja. Ein paar Sachen müssen noch verbessert werden. Mit den Preisen ist das Gamesir X2 dann, ja, moderat, also so etwa 60 Euro kostet es. Ist nicht billig. Aber ich glaube, das ist der beste, speziell für Smartphones entwickelte Controller, den man zurzeit finden kann. Ja. Auch wenn es vielleicht von der Qualität her immer noch der PlayStation-Controller unschlagbar ist. Ja. Aber trotzdem denke ich, ist das eine gute Geschichte. Es soll wohl auch eine USB-C-Variante geben, aber da habe ich leider noch keine Infos drüber. Das wäre natürlich gut, vielleicht besteht da die Möglichkeit, dann eben während dem Spielen auch noch das Gerät aufzuladen. Aber wie gesagt, ich kenne jetzt hier nur diese Bluetooth-Version davon. Ja. Nun gut, jetzt komme ich mal zu der Community und da habe ich etwas Längeres vorzulesen. Und zwar, Moment, ich muss es aufrufen. Und zwar ist das ziemlich lang vom Alexander. Ich lese das einfach mal komplett vor, weil ich denke, das könnte interessant sein für viele Leute, die eben auch nicht in der Community sind. Nur ein ganz kleiner Teil von den Hörern sind übrigens in der Community auch. Ja. Er schreibt, Namen zusammen, vor ein paar Wochen habe ich mal Android Auto Wireless angesprochen. Damals hatte ich es aber selbst noch gar nicht testen können. Inzwischen habe ich es seit ein paar Wochen und kann nun davon berichten. Es geht um dieses Projekt hier, das ist ein Projekt von Indiegogo, ja, AA Wireless. AA Wireless ermöglicht es, Android Auto zu nutzen, ohne das Handy per Kabel mit dem Auto verbinden zu müssen. Dazu schließt man die kleine Box im Auto an das Handy verbindet sich mit dieser. Die Einrichtung war in meinem Auto etwas holprig, 2020er Ford Fiesta. Die Starteinstellung hat nicht funktioniert, aber dank offizieller FAQ konnte ich es über die Companion-App dann so einstellen, dass es sich mit dem Auto verbunden hat. Jetzt klappt es wunderbar. Das heißt, ich steige ins Auto, starte den Motor und nach 10 bis 20 Sekunden erscheint Android Auto auf dem Bildschirm, ohne dass ich noch etwas machen muss. Die Verbindung ist stabil, ich hatte bisher keinerlei Verbindungsabbrüche, merke keine Latenz und es hat sich auch jedes Mal verbunden, außer einmal als die Samsung Galaxy Buds Bluetooth-Kopfhörer noch im Ohr waren. Ich habe es jetzt zeitlich geändert. Egal. Da musste ich manuell die Kopfhörer trennen und stattdessen mit der AA Wireless Box verbinden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es nur empfehlen. Allerdings sollte man sich auf einige Monate Lieferzeit einstellen. Die Entwickler der Box bekommen nicht genügend Teile und können daher nicht so schnell liefern. Ich habe meine schon im letzten September bestellt und erst im April bekommen. Geplant war eigentlich eine Lieferung im Februar. Link ist, ich werde ihn vielleicht hier noch reinsetzen hier in die Shownotes, wenn ich die irgendwie rüberkriege hier. Dann weiter, für mich ist übrigens Android Auto eines der wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Autos, fast schon ein Ausschlusskriterium, wenn es nicht vorhanden ist. Ja, also da ist natürlich die Meinung klar mit dem Android Auto. Ich habe letzte Woche ja schon gesagt, ich würde mir jetzt das Auto nicht unbedingt wegen Android Auto aussuchen. Da hat aber natürlich jeder seine Vorlieben vielleicht. Ja, ist klar, ich meine, das für den einen ist das wichtiger, für den anderen nicht so. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich mit Android Auto groß machen soll, was nicht auch so geht. Ja, vielleicht komfortabler geht es halt mit Android Auto, ganz klar. Aber es gibt so viele Sachen im Auto, die für mich jetzt sehr interessant sind. Ja, das ist immer ein Für- und Abwägen. Ja, was kostet das Auto? Was hat es für eine Leistung? Was für eine Art von Auto ist es? Ja, zum Beispiel kann ich schon mal gleich ausschließen, wenn ich in den nächsten Jahren ein neues Auto kaufe, wird es ein E-Auto sein, reines E-Auto. Ja, so Prius war jetzt so die Einstiegsdroge und jetzt gibt es nur noch eines, ein E-Auto. Und wenn das E-Auto kein Android-Auto unterstützen würde, ja, dann Pech gehabt. Ja, so ist es. Gibt natürlich welche, ganz klar. Gibt da jetzt neuen, übrigens aus China, den Elaris, ja, soll jetzt keine Werbung sein, ja, aber da habe ich mir jetzt zum Beispiel einer angeguckt, ja, der Leo. Nur um euch mal zu sagen, wie schwierig das ist. Ich bin ja Veganer und zwar überzeugter Veganer, ja. Aber beim Auto bin ich jetzt halt einen Punkt angelangt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Elektroauto haben möchte, das alles andere erfüllt, Reichweite, ja, und Ladevorrichtungen, ja, und das Ganze, da gibt es halt nicht so viel Auswahl, ne, und jetzt ist da zum Beispiel ein Modell, da kann man auch nichts ändern, ja, das ist fest, da kann man nichts konfigurieren, es gibt nur ein Modell, ja, und da ist alles drin zu dem Preis. Ja, kann man nichts konfigurieren. Leider sind dort Ledersitze drin. Normalerweise geht das gar nicht. Ja, und selbst da stelle ich mir dann eben auch die Frage, Moment mal, wenn alles andere stimmt, ja, das hat übrigens auch eben Android Auto und Apple CarPlay drin. Ja, ist ja nicht so, dass die Chinesen nicht flexibel sind. Ja. Aber es sind Ledersitze drin. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich mir jetzt wegen diesen Ledersitzen alleine das komplette andere perfekte Paket nicht holen? Und das ist so eine Abwägungssache. Normalerweise bei allem würde ich normalerweise sagen, ja, natürlich nicht. Also ich kaufe das nicht. Ja. Aber wenn es nichts anderes gibt, keine Alternative, ja, dann muss ich das machen, sonst bleibt nur noch die eine Möglichkeit, darauf zu verzichten. Und das ist eben bei so einer Anschaffung in der Relation gesehen dann eine ziemlich schwerwiegende Entscheidung. Ja, und genauso ist es bei Android Auto auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wenn das jetzt irgendwas wäre, wo ich nicht unbedingt brauche und wo ich auch drauf verzichten könnte und ich würde aber unbedingt eben Android Auto drin wollen, ja, dann würde ich sagen, nee, das kaufe ich nicht, dann kaufe ich mir das, was es gibt, Ja. Aber was würde man denn eben machen, wenn es, stell dir mal vor, es gibt keine Möglichkeit, etwas anderes zu kaufen, was man nutzen kann, aber kein Android Auto drin ist. Also ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Es ist alles relativ, ja. Albert Einstein lässt grüßen, es ist alles relativ. Ein niemals, ja, ist immer nur bis dorthin, wo man keine Alternative mehr hat. Ja? Und klar, die Alternative, die einem am Schluss bleibt, ist dann natürlich zu sagen, nee, dann laufe ich zu Fuß. Wird schwierig, zu Fuß zu laufen stattdessen, dann, ja, geht nicht. Also von daher braucht man einen Fahrbahnuntersatz, ja, und man hat eben andere Sachen, die man in den Fokus drückt, in den Mittelpunkt, und dann bleiben am Schluss eben nur noch ein paar Optionen übrig, ja, und ja, Android Auto ist eben nicht auf der Prioritätenliste ganz oben. Ja, so sieht es aus. Also, es ist nicht ganz einfach. Und AA Wireless, muss ich sagen, die Idee ist natürlich super. Und ich musste auch gerade mal gucken, wie das aussieht mit der Kompatibilität von den verschiedenen Fahrzeugen, denn das muss ja natürlich auch passen, Android Auto Wireless. Also, wie soll ich das sagen? Wenn es nur darum geht, statt Kabel Wireless zu nutzen, ich habe keine Probleme mit Kabeln, ja, ich mag Kabel, ja, und ich würde, ich weiß nicht, ich muss sowieso das Handy irgendwann ans Kabel stecken, um zu laden. Ja? Also wenn es nur darum geht, weiß ich nicht. Hilft es aber auch, andere Autos eben damit kompatibel zu machen mit Android Auto, die vorher Android Auto gar nicht nutzen können? Und so wie ich das sehe, ist die Antwort nein. Also das heißt, das Auto muss bereits Android Auto kompatibel sein, damit man auch dieses AA Wireless benutzen kann. Das ist also kein Upgrade für ein bestehendes Autosystem, sondern nur eben der Ersatz für ein Kabel. Ja. Also wenn euch das Kabel dermaßen nervt, und halt, wenn ihr das Handy in der Tasche lassen wollt oder so, ja, ich meine, das ist schon bequemer, klar, ne? Einfach in der Tasche lassen und fertig, dann ist das natürlich das richtige Ding. Aber nach allem, was ich jetzt so gesehen habe, ist das eben nicht dazu geeignet. Steht auch ganz klar in den FAQs drin. Wenn man also ein Auto hat, wo nicht Android Auto kompatibel ist, dann nützt einem diese Box auch nicht. Das ist nur für das Kabel zu ersetzen. Ja. Trotzdem eine coole Sache. Ich bin ein bisschen zurückgeschreckt wegen dem Preis. Also $75 für einen Kabelersatz ist schon ziemlich heftig, oder? Oder? Meine nur. Wahnsinn. Also, du scheinst wirklich Kabel zu hassen. Ja. mein Blick unter meinen Schreibtisch. Ich liebe Kabel, habe ich jetzt festgestellt. Ja, nein, ich weiß es. Ich liebe Kabel. Überall um mich herum. Kabel, Kabel, Kabel, Kabel, Kabel. Ich mag kein Wi-Fi. Ich mag nur Kabel. Tja, ja, so ist das. Gut, aber vielen Dank für die ausführliche Beschreibung dieses Systems. Ich weiß ja, dass es viele Leute gibt, die eine Aversion haben gegen Kabel, vor allem im Auto, weil es eben da viel stressfreier ist, wenn man einfach das Handy in der Tasche lassen kann und muss da nicht rumfummeln und irgendwas anbringen. Naja, zumindest so lange eben nicht, wie der Akku dann hält. Irgendwann muss man es dann doch anschließen oder so. aber okay, das ist eine gute Sache, würde ich sagen, für die Leute, die eben hier nichts mit Kabel am Hut haben möchten. Coole Sache. Vielen Dank, Alexander. Und ich denke, wir sollten dann gleich mal zur App der Woche kommen. Und ich habe da noch nichts. Ja, ist ein Scherz. Ich suche was schnell raus. Die Magie des Netcasts. Ich unterbreche und gleich wisst ihr, wie die App der Woche ist. Na, das ist natürlich von langer Hand geplant. Na, ganz klar. Tja, die IRC-Chats sind ja zurück. Ne? Das wurde mir bewusst, als es ja letzte Woche, oder eigentlich schon vor ein paar Wochen, da so rund ging wegen Freenode gegen Libera-Chat. Ja, Libera-Chat ist ja jetzt, da haben sich die Entwickler von Freenode, ja, haben sich da verabschiedet und haben einen eigenen Chat-Server, IRC-Server aufgemacht. Und da wurde mir bewusst, es gibt tatsächlich noch relativ viele Leute, die IRC nutzen zum Chatten. Und Mensch, hat das einen Sprung gemacht bei den Clients, das muss ich schon sagen. Und deswegen bin ich mal auf die Suche gegangen, ob es nicht auch einen vernünftigen Android-IRC-Client gibt. Das ist also ich weiß, IRC kennt ihr sicherlich, oder die meisten können das wahrscheinlich nur vom Hören sagen. Ne? Das, stellt euch vor, ein Server, auf dem ihr frei zugreifen könnt, ohne einzuloggen, einfach hingehen und loschatten. Unglaublich, oder? Das war früher Standard. Ja. Nur heutzutage ist alles immer eingeschränkt. Könnt ihr machen damit. Ja, der Wahnsinn. Aber natürlich, im modernen Internet wäre das natürlich fatal, wenn es nicht noch Möglichkeiten geben würde, zum Beispiel sein Nickname zu schützen oder sogenannte IRC Rooms, ja, eben zu begrenzen, von wer Zugriff haben kann und so weiter. Generell sind zwar so IRC-Rooms frei, offen, sodass jeder einfach reingehen kann, ja, aber es gibt natürlich auch welche, die können da die Rechte beschneiden. Das heißt zum Beispiel, man kann nicht schreiben oder ähnliches. So, wie auch immer, das ist die Geschichte, die vom IRC-Server gemacht wird. Also bei Libera oder Libera-Chat, ja, das ist zum Beispiel libera.chat, libera.chat, ja, da könnt ihr dann zum Beispiel auf die Hauptseite gehen, dort findet ihr auch genaue Infos, wie ihr euch verbindet, oder ihr geht einfach in den Webchat, das geht natürlich auch, aber wenn ihr auf dem Android das etwas komfortabler haben wollt, viel komfortabler haben wollt, dafür gibt es die App WeChat Android. Ja, WeChat ist eigentlich nicht nur auf Android verfügbar, sondern es gibt es auch unter Linux und auch unter Emacs als sozusagen als Programm im Emacs. Ja, coole Sache, hatte ich auch mal installiert. Aber hier ist es natürlich speziell für Android gemacht und ich muss schon sagen, die optische Präsentation ist ziemlich cool, das muss man schon sagen. Es sieht richtig modern aus. IRC ist ja eigentlich schon, wie ich gesagt habe, uralt. Ja. Aber hier haben die Entwickler doch schon einiges dran gesetzt, nicht nur im Widget, sondern allgemein bei den IRC-Servern, dass es gut aussieht. Aber der Client selbst ist natürlich die Hauptsache. Ja, und prinzipiell kann man diesen Client zum Chatten benutzen, wie ein modernes Chatprogramm mit Bildern und Emojis und allem, was dazugehört. Ja, kein Problem. Der Server verkraftet das, ja, ganz klar. Der verarbeitet das und der Client stellt es dar. Von daher ist einiges hier natürlich über den Client zu erreichen. Ja. Und somit ist das hier eine vollwertige Chat-App, die eben als Basis IRC benutzt. Und das Gute ist, dass, was immer wieder so gesagt wird, ja, Moment, aber wenn ich chatte, ja, dann muss es auch auf dem Computer funktionieren, dann muss es auch dort und überall funktionieren. Gute Nachrichten, ihr könnt von überall her mit IRC chatten. Über die Kommandozeile, über Linux, über Windows, über die exotischsten Betriebssysteme, über die Smartphones natürlich, klar, über den Webbrowser direkt, über einen Webchat, ja, verbindet ihr euch mit dem Server und damit dann eben auch mit euren potenziellen Gesprächspartnern, ja. Es gibt hier in diesem Client eine Suchfunktion. Ihr könnt, wie gesagt, Bilder, Emojis, alles benutzen, kein Problem, ja. Man hat hier vollständigen Zugriff auf diese, auf den Text. Das heißt, Copy and Paste ist möglich, ohne Begrenzungen, ja, ohne Einschränkungen. Und vieles mehr. Eigentlich ist das der Chat Heaven, ja. Besonders für Gruppenchats. Ja. Deswegen habe ich mir auch schon überlegt, ob ich nicht auch einen IRC-Kanal machen soll. Denn dann würden sehr viele Zugriffsbarrieren ja verschwinden. Auch wenn Line natürlich mein absoluter Lieblings-Chatdienst ist. Beim nächsten Signal ist es auch nicht anders. Da muss man sich eben bei Signal anmelden. Ja, hier ist es natürlich so, dass man theoretisch ohne Anmeldung sich von überall her verbinden kann mit dem Chat. In der Praxis wird es aber natürlich so sein, dass der Chat definitiv gesperrt werden muss für die Leute, die sich angemeldet haben für den Uncast-Chat. Also gibt trotzdem eine Beschränkung. Ja, man muss sich trotzdem anmelden, man braucht trotzdem ein Account bei LiberaChat. Ja, so ist es mal, ne? Es ist nun nicht ganz so einfach, aber deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht und deswegen stelle ich mir auch noch die Frage dazu, soll man es machen, soll man es nicht machen? Ich weiß es nicht. Tja, ihr seht, das ist nicht so einfach. Aber von den Clients her, die es zum Beispiel für Android gibt, ist hier absolut nichts entgegenzusetzen. Und WeChat ist meiner Meinung nach der zurzeit beste Android-Client für IRC zu nutzen und damit natürlich App der Woche im F-Droid Store kostenlos zum Herunterladen, ganz ohne Google-Services auch. Ich guck mal, ob es die App auch gibt im normalen Play Store. Ich hoffe, das ist die gleiche. Das sind mal die gleichen Screenshots auf jeden Fall. Autor, ganz schnell mal gucken, dass ich euch auch die richtige hier empfehle. Ich denke, die stimmen überein. WeChat-Android, bitte mit 2e. WeChat, nicht das WeChat mit einem E, das ist was ganz anderes, sondern WeChat, ja, WeChat, minus Android von Ubergeek42. Und das ist diese vollkommen Open Source Software. Ist eine Möglichkeit, um eben über mit dem IRC-Client beziehungsweise mit dem IRC-Server zu verbinden, über einen Client. Genau. Wunderbar. Tja, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wenn ihr eine Frage, eine Anregung oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort könnt ihr alles loswerden. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es natürlich auch noch Links zu den weiteren Themen, die heute behandelt wurden. Und zur App der Woche natürlich, ganz klar. Den Link für AA Wireless werde ich auch noch reinsetzen jetzt gleich. Hoffentlich vergesse ich es jetzt anschließend nicht. Und dann ist alles komplett. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Kunden Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Network.